herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Uncasts. Diesmal die Folge 258 Mini-Sturm und Panikmache. Ja, genau. Was ist denn diese Woche passiert, dass man so ein komischer Titel hat? Ja. Ganz klar, im Thema wird es behandelt, die Swift-Key-Lücke. Ja, ich meine, allein... Der Anfang des Namens ist für mich zwar diese Woche ein besonders rotes Tuch, nur hat es mit der Tastatur nichts zu tun. Der Sturm im Wasserglas, ja, par excellence wieder mal, komme ich gleich dazu. News, diesmal interessant für die Geocacher, CGeo hat ein neues Update gemacht, da komme ich dann auch noch gleich darauf zu sprechen. Bei der Community war diesmal nicht viel los, ist ja auch klar, ne? Wetter, naja, wird besser, wollte ich eigentlich sagen, aber so richtig gut, ne, ist auch nicht, ist zumindest mal Sommeranfang, ja. Da geht man auch raus, mal grillen, auch wenn das Wetter nicht so gut ist, ne? App der Woche, auch natürlich wieder vertreten. Doch, ich fange jetzt gleich mal an mit dem Thema SwiftKey. Das dürfte einigen Leuten diesmal ziemlich Kopfzerbrechen bereitet haben. Panik in der Presse. Und auch in der auf den Android-Seiten. Klar, jeder will seinen Klick haben, jeder will haben, dass man da schnell draufklickt und die Seite besucht mit diesem schlimmen Thema. Aber Sensation, naja, war da nicht ganz so angebracht. Ich habe mir das mal angeguckt, genau wie derjenige das gemacht hat, der diese Lücke da herausgefunden hat. Also zunächst mal vorab, ja, es ist eine Lücke. Ja, die muss auf jeden Fall gestopft werden. Aber Panik braucht man deswegen nicht zu haben. Warum? So, einmal. Man muss SwiftKey haben, und zwar als Samsung-Besitzer. Ja. Die Version SwiftKey im Store ist nicht anfällig für diesen Trick. Ja. Dann muss das Handy in einem öffentlichen Wi-Fi-Netzwerk sein. Ich komme dann noch gleich nochmal dazu, was das bedeutet. Und drittens, in dem Moment, in dem man im öffentlichen Wi-Fi eingebucht ist, muss das Wörterbuch von SwiftKey aktualisiert werden. So. Und natürlich muss der Angreifer in demselben Wi-Fi-Netzwerk sitzen und dann die entsprechende Software laufen haben. Ja. Interessant ist auch, das ist mir bei dem Video aufgefallen, nur mal so am Rande, ja, wie dass der Angreifer natürlich auch wissen muss, wann dieses Update denn gemacht wird. Ja, also nur mal so. Das lässt sich das Skript sicherlich noch deichseln, ja, also das umgehen, also das wäre nicht ganz so abstrakt, aber trotzdem, ja, das ist auch nochmal ein Hinderungsgrund. Und dann, ja, was sehr interessant war, als Benutzer muss man das Gerät dann natürlich auch noch mehrmals starten, wenn man in diesem öffentlichen Wi-Fi-Gerät ist. Ja, also zweimal Reboot muss schon sein, damit alles klappt. So. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, das Ganze zu zerreißen. Also zunächst mal, Public Wi-Fi ohne Verschlüsselung. Wirklich? Also wenn man mit seinem Android-Gerät oder auch mit irgendeinem anderen Smartphone, egal ob jetzt Windows Phone oder iOS, wenn man in einem öffentlichen Wi-Fi ist, ohne Verschlüsselung, dann werden die unmöglichsten Daten übertragen. Wenn man sich da Gedanken macht, dann wird es einem Angst und Bange. Nicht nur, dass es immer noch viele Apps gibt, die Passwörter komplett im Klartext übertragen, nicht nur das, sondern was viel, viel häufiger vorkommt und viel, viel schlimmer ist, meiner Meinung nach, die Daten, die die Apps im Hintergrund übermitteln, ohne dass der Nutzer davon etwas weiß, sind oftmals unverschlüsselt. Und das aus gutem Grund, weil man davon ausgeht, dass die Verbindung sicher ist. Das muss natürlich sein, das muss gewährleistet sein. Ja. Natürlich könnte es oder würde es einer App ganz, ganz gut stehen, wenn die Verschlüsselung generell nur die Kommunikation generell nur verschlüsselt stattfinden würde. Nur das ist etwas, was eben nicht immer der Fall ist, weil es darauf ankommt, auf welchen Anbieter, auf welchen Datenbestand und über welche Art die App kommuniziert mit dem Server. Oftmals betroffen sind zum Beispiel Daten, die Geolocation basiert sind. Das heißt also die Geodaten bei verschiedenen Apps, ich glaube Swarm ist da sowas, ja, die eben abfragen über das GPS, wo ist das Handy, dann an den Server übertragen, dort ist das Handy, ja, und der Server gibt dann eventuell noch was zurück. Ja, und diese Daten sind eben oftmals unverschlüsselt, weil da dieser Angriff abstrakt ist, denn man weiß, wenn das Netzwerk infiltriert ist, das heißt zum Beispiel, wenn man ein Wi-Fi-Netzwerk hat oder auch ein kabelgebundenes Netzwerk und das ist infiltriert, das heißt, da ist jemand mit drin, ist es vorbei. Ja, ganz klar, dann ist das Netzwerk übernommen. Da hat man nur noch sehr begrenzte Möglichkeiten, seine Geräte davor zu schützen, weil in dem Moment zählt dann dieser Angreifer zum lokalen Netzwerk und nicht mehr zu einem außenstehenden Netzwerk und damit hat er umfangreiche Zugriffsrechte. Das geht sogar bis zum Aufwecken des Rechners, ja, wenn der hier dafür so konfiguriert ist. Ja. Also, das ist schon eine ganz andere Qualität. Da muss man sich ehrlich gesagt über diese Swift-Key-Lücke schon keine Gedanken mehr machen, weil es ungleich schwerer wiegt, einfach in ein Public-Wi-Fi-Netz einfach so mit seinem Android-Gerät sich einzubuchen. Ich kann nur, das habe ich auch schon in der Vergangenheit getan, ich kann nur davor warnen, eindringlich, sich nicht anzumelden in öffentlichen Wi-Fi-Netzwerken, die nicht verschlüsselt sind, denn das kann massive Konsequenzen haben. Zwar haben, davon kann man eigentlich ausgehen, alle größeren Hotspots eine, ja, recht simple Funktion aktiviert, ja, dass also Geräte untereinander nicht kommunizieren können. Ja. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, dass zum Beispiel, also die Funktion hat hier auch mein Billigrouter, das ist eigentlich Standard. Ja. Das heißt also, dass ein Gerät, das sich im selben Wi-Fi angemeldet hat, dass die aber nicht untereinander auf sich zugreifen können. Das ist besonders wichtig. Ansonsten ist genau das Problem, was ich eben geschildert habe. Dennoch ist natürlich so, wenn der Datenstrom unverschlüsselt übertragen wird über das Wi-Fi, dann braucht man schon gar keine Verbindung mehr, also keinen Zugriff mehr auf das Gerät, weil dann werden die Daten ja öffentlich gefunkt. Öffentlich gefunkt. Das ist also nicht mehr so, als ob ihr in eine Wohnungstür eindringt, die nicht verschlossen ist, sondern das ist so, wie wenn ich einen Zettel schreibe mit den Informationen und den draußen vors Fenster hängen. Dann braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn diese Informationen von jemand gelesen werden. So schlimm ist das. Das muss einem bewusst sein. Vielleicht sollte man das noch ein bisschen kommunizieren. Wenn das die Leute realisiert hätten, dann hätten die wahrscheinlich auch bei dieser Pressemeldung hier sich mal überlegt, gleich in den Kopf gekratzt und gesagt, ja, wie jetzt im Public Wi-Fi? Ja, klar, das macht man natürlich nicht. Ne? Gut. Wie gesagt, es ist natürlich eine Lücke, die geschlossen werden muss. Ja? Aber erstmal diese ganzen theoretischen Voraussetzungen, die gegeben werden müssen, dann auch noch Public Wi-Fi ohne Verschlüsselung, dann auch noch müsste der Router auch noch hier von den Einstellungen, weil darum geht's ja, ja, denn der Router bei dem öffentlichen Wi-Fi müsste so eingestellt sein, dass die Kommunikation unter den Geräten untereinander erlaubt ist. Ja, auch das müsste also gemacht sein, eingestellt sein. Und das ist einfach ein Unding, weil es geht ja hier darum, dass man mit diesem Angriff dann das Gerät des anderen unter Kontrolle bekommt. Das geht ja aber nur, wenn man in einem Wi-Fi-Netzwerk von einem Gerät auf das andere zugreifen kann. So. Und das kann per Router verhindert werden. Boom. Also ist diese Super-Sicherheitslücke wieder mal etwas, von dem vielleicht 0,1% der Menschen, die genau diese Konstellation haben, irgendwann einmal betroffen werden oder betroffen sein könnten. nicht ausreichend für eine Panikmache in dem Stil, was wieder aufgegriffen wird. Aber wie gesagt, Klicks, Klicks, Klicks ist ja viel schöner als zu sagen, nö, keine Gefahr. Ja, dann brauchen wir ja nicht zu klicken, ne? Stattdessen schreibt man Untergang des Abendlandes, ja. Android unsicher, Samsung unsicher, Millionen von Handys gefährdet. Ja. Tja. Ich könnte mich als manchmal wirklich kringeln. Aber wie gesagt, wenn ihr in Public Wi-Fi seid ohne Verschlüsselung, dann braucht ihr euch über diese SwiftKey-Lücke keine Gedanken mehr zu machen. Dann sind eure Daten im Zweifel eh futsch. Tja, ganz einfach. Also immer schön absichern. Ja, ich komme jetzt dann gleich mal zu den News. Auf dem Thema könnte ich jetzt natürlich noch ein bisschen rumreiten, aber ich glaube, es ist alles gesagt. Ich weiß auch nicht, ist schon jemand reell betroffen davon in der freien Wildbahn? Ich weiß nicht, glaube ich. Allerdings, auf einmal von freier Wildbahn reden, genau. Geocaching-App, CGeo, hat ein großes Update bekommen. Ja, zumindest empfinde ich das als großes Update, denn es gibt einige sehr, sehr interessante neue Funktionen da drin. Beispielsweise der vollständige Support von Geocretty. Diese kann man jetzt tatsächlich locken, genau wie normale Trackables von geocaching.com, ja, ohne dass ihr euch da nochmal hier diesen komplizierten Durchgang bei Geocretty antun müsst. Ab sofort super einfach, wie ein stinknormaler Trackable zu locken, Geocretty. Das könnte auch Geocretty durchaus nochmal einen Schub geben, ja, diese sogenannten, ja, ich sag immer gern Open Source, ja, Trackables, ja, zu nutzen. Fantastisch, ja. Auch, dass ein Undo jetzt vorhanden ist bei einigen Aktionen, die man macht, ist sehr, sehr nützlich, ja, weil man vertut sich schnell mal und dann ist es natürlich toll, wenn man das auch wieder rückgängig machen kann. Auch GPS, ja, in einigen Ansichten kann man jetzt so einstellen, dass es trotzdem aktiv ist, ja. Das heißt, dass es nur bei einigen Ansichten eben deaktiviert wird, dieses GPS, die GPS-Funktion, wenn man es in Low-Power-Modus betreibt, was eben auch wieder wichtig ist, für Akku zu sparen. Und letztendlich finde ich auch noch sehr interessant, dass eben CGeo jetzt auch HTTPS-Cache-Links direkt verarbeiten kann. Das heißt, wenn ihr im Browser dann auf einen HTTPS-Link klickt, der zu einem Cache führt, dann werdet ihr gefragt, ob CGeo diesen Link öffnen soll, was natürlich äußerst praktisch ist. Tja, klar, ist mir schon klar, dass es hier nur für eine kleine Nische an Benutzern ist, aber wie gesagt, das neue CGeo ist mal wieder sehr, sehr schön verbessert worden. Ja, optisch bleibt allerdings alles gleich, also nicht so wie schon mal hier dieses große, auch optische Update gemacht wurde. Das hier hat, ist also ein reines Funktionsupdate und fantastisch. Ich werde deswegen, also wegen den Geocretty, werde ich auch, oder habe ich bereits schon komplett umgestellt, locken mit CGeo statt eben über die Webseite, weil das dann doch hier um einiges komfortabler für mich ist. Genau. Ja, E3, da, ich meine, die ist ja schon in der Versenkung fast verschwunden gewesen, die E3 und so. Ich habe das gemerkt, dieses Jahr ist es tatsächlich wieder viel, viel stärker präsent in den Medien und auch interessanter. Ja, also die E3, man könnte fast sagen, die E3 ist zurück. Ja, unglaublich. Und Square Enix benutzt unter anderem auch diese E3, um ein neues Spielekonzept, beziehungsweise ich würde sagen, so neu ist es nicht, weil das gehört zu dieser Go-Serie, komme ich gleich nochmal dazu, aber ein neues Game in dieser Serie vorzustellen, nämlich Lara Croft Go nennt sich das. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant. Also diese Go-Reihe, die zielt ja darauf ab, Spiele zu machen, die eben speziell und gut auf dem Smartphone bzw. Tablet zu spielen sind. Wenn man so Spiele hat, Spielideen, wie jetzt zum Beispiel Tomb Raider, das sieht man auch, es gibt so ein Retro-Tomb Raider, dann ist es zwar ganz nett, aber die Steuerung ist immer so grausam, dass man einfach nicht vorankommt. Und das Problem ist, dass das eben nicht ganz so einfach zu lösen ist. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, dann mache ich ein neues Steuerkonzept und dann geht das. Nein, weil es per se eben ein Touchscreen ist und da kann man gar nicht so steuern wie mit einem Gamepad. So, entsprechend, weil diese Spiele ja für die Gamepads entwickelt sind, hat man entweder ein externes Hardware-Teil dafür oder man ist darauf angewiesen, dass es ein Spiel gibt, das speziell und nur für den Touchscreen konzipiert wurde. Ja, oder zum ersten Mal in erster Linie für den Touchscreen konzipiert ist. Ob man das dann mit dem Gamepad auch noch spielen kann, das wird sich dann zeigen. Und genau das ist eben Lara Croft Go. Ja, da eine typische Smartphone-Steuerung, ja, mit dieser Protagonistin, das aber schon noch den Flair beibehalten hat. Das heißt, Puzzles lösen in dieser Welt, springen, klettern, bla bla, ja. Das, was man eben so kennt. Optisch sieht es dann dennoch natürlich anders aus. Auch das meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig für eine gute Umsetzung auf einem Smartphone oder einem Tablet, weil da eben die Gegebenheiten doch ganz, ganz anders das sind. Da ist manchmal eben ein Grafikstil, ein anderer Grafikstil vielleicht wesentlich besser, als wenn man jetzt probiert, ein Grafikstil, den man zum Beispiel von großen Konsolen gewöhnt ist, das an einem HD-Fernseher mit 42 Zoll Bildschirmgröße betrieben wird, dass man da dann eben doch vielleicht einen anderen Grafikstil benutzt. Ja, und genau das wird auch eben bei dieser Lara Croft Go, bei diesem Lara Croft Go-Titel gemacht. Und wie gesagt, die ganze Go-Serie, ja, ist eben da schon dafür gedacht, dass es eben speziell für diese mobilen Geräte ist. Finde ich absolut toll. Ich habe mir auch den Trailer angeguckt. So viel wird zwar jetzt nicht gezeigt, aber das, was gezeigt wird, macht natürlich sehr, sehr viel Appetit. Aber man muss sich da wohl noch ziemlich in Geduld üben, denn es wird nur vage von später diesen Jahres berichtet, was normalerweise heißt, ja, vielleicht Weihnachten oder sowas. Ja. Oder wenn man dann sieht, wie oftmals die Spiele verschoben werden, vielleicht sogar nächstes Jahr. Ne? Wollen wir es nicht hoffen. Vielleicht reißt sich da Square Enix noch zusammen. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass das Spiel dann auch was taugt. Ja. Noch was, es kommt von Square Enix. Also wer jetzt denkt, dass man hier das Spiel für einen Euro oder so bekommt, der kann das gleich wieder abhaken. Das wird ein Vollpreisspiel sein. So, ich schätze mal so um die 10 Euro rum, denke ich. Ja. Und nach all dem, was ich sehe hier, hätte das Spiel durchaus auch verdient. Ja. Guckt euch mal den Trailer an. Ich habe hier das natürlich wieder verlinkt. Da könnt ihr das Video direkt anschauen und mal sehen, was ihr dazu meint. Ja, die Pebble-App und die SD-Karte, ein leidiges Problem. Ich hatte schon vor Monaten das der Firma Pebble gemeldet. Auch diesmal hat wieder die Antwort sehr lange gedauert. Ich habe allerdings eine Rückantwort bekommen mehrfach, dass es eben jetzt, dass die Entwickler sich das genau anschauen werden. Ja. Denn was passiert? Also alle Apps, die auf der SD-Karte gespeichert sind, die werden beim Start und von der Pebble-App sehr oft nicht erkannt. Auf den meisten Geräten ist es dann so, dass diese Apps für die Pebble-App gar nicht vorhanden sind. Und entsprechend wird dann, falls diese App eingeschaltet wurde, damit man hier benachrichtigt wird, wenn von dieser App was kommt, beispielsweise Google Plus, ja. Google Plus ist ja eins von den wenigen Google-Produkten, was man auf der SD-Karte installieren kann. So, und wenn das so ist, ich starte das Handy, die Pebble-App wird gestartet und verbindet sich mit der Pebble. Aber zu dem Zeitpunkt ist Google Plus noch nicht initialisiert. Und da ja die Pebble App meint, sie müsste bei jedem Pebble App Start die App-Liste sofort aktualisieren, ohne auch nur zu warten, wird eben dann diese App nicht erkannt, die Notifications ausgeschaltet und somit ist alles, was dann eben auf der SD-Karte installiert ist, beispielsweise WhatsApp, könnte das bei euch sein, um Himmels Willen, nein, ihr habt kein WhatsApp, niemals. Andere Chatprogramme, Viper beispielsweise oder eben auch Google Plus oder ähnliches, das wird jedes Mal bei einem Start abgeschaltet. Noch schlimmer, wenn man dann in die Pebble App reingeht, sind diese Programme oftmals nicht da. Da muss man warten, bis die Pebble App das mal wieder aktualisiert. Das dauert dann komischerweise eine Zeit lang und dann kann man das wieder aktivieren. Vollkommener Blödsinn. Einfach nur eine Warteschleife von einer Minute, bis die Pebble App die installierten Apps überprüft, wobei ich auch der Meinung bin, dass das gar nicht sein müsste. Dafür bietet ja Android extra ein System an. Und dann wäre alles gut. Aber nein. Na, und dann ist ja auch noch was anderes. Und zwar genau deswegen, wegen diesem Problem, habe ich ja die ganze Zeit das Notification Sender benutzt von Magento oder wie das bitte heißt. Ist ein bisschen kompliziert. Ja, und auch das funktioniert nicht mehr richtig. Da gab es die letzte Serie von Updates und das hat alles kaputt gemacht. Ganz, ganz schlimm. Die Nachrichten kommen nicht mehr verlässlich an, manchmal gar nicht. Manchmal wird dann die Nachricht aufgemacht und man kann hier nichts auswählen, man kann die auch nicht, wie das hier so schön heißt, dismiss, ja, also dann praktisch erledigen, ja, geht nicht mehr und somit bleibt dann nur noch einfach der Back-Button zurück und das war's, mehr geht nicht. Schlimmer noch, einige Nachrichten, die auf das Gerät kommen, auf das Handy kommen, die kommen auf einmal ohne Ton an oder mit einem verkürzten Ton, nämlich nur so lang, bis die Pebble-App beziehungsweise bis die Pebble die Nachricht empfangen hat. Wenn das zu schnell geht, wird der Ton einfach abgebrochen, beziehungsweise erst gar nicht gespielt. Das heißt, dadurch sind mir jetzt schon etliche Nachrichten durch die Lappen gegangen. Die tauchen auf einmal gar nicht mehr auf. Und das ist einfach natürlich sehr, sehr schlimm. Ja, das geht nicht. Auch der Entwickler ist natürlich schon kontaktiert. Er hat auch schon Rückantwort gegeben, dass er dabei ist, zumindest das mit dieser leeren Auswahl, mit diesem leeren Auswahlmenü, ja, das wird gefixt und dass die Nachrichten wieder etwas verlässlicher ankommen. Aber von den anderen Problemen wusste er jetzt nichts, beziehungsweise kann er so nicht nachvollziehen oder braucht ein spezielles Log dazu. Bla bla halt, ja. Fakt ist, warum? Die App hat so gut funktioniert, die war perfekt, kein Fehler, nix. Und seit den letzten Updates ist einfach Mist. Ja, nein. Wie heißt es immer so schön? Never change a running system. Ja, hier voll und ganz zutreffend. Tja, Kodi, besser bekannt auch unter XBMC. Ja, ist das eine Piraten-App? Amazon sagt wohl ja und schmeißt Kodi XBMC aus dem Amazon App Store raus und damit natürlich auch aus den Geräten von den Fire TV-Nutzern. Ja, also zumindest mal können die keine mehr installieren. Der Entwickler ist natürlich entsetzt und hat keine Ahnung, und bezeichnet es als absurd, dass Amazon, diese App aus dem Store gelöscht hat. Gleichzeitig, ist diese App aber auch in den Google Play Store gekommen. Dort könnt ihr die, bekommen, ja. Und ich weiß nicht, was Amazon da sagt. Also das ist unfassbar, was da momentan abgeht, als ob XBMC, eine Piraten-App sei, das darf doch nicht wahr sein. Oh Mann. Also das ist so ein Media-Streaming-Sender, ja, ähnlich wie Plex auch, ja, wenn man so sagen will. Nur dass es doch etliche Funktionen bietet, ja, und also ich weiß nicht, woher das kommen soll, aber naja gut, vielleicht hat er irgendeiner Musikfirma oder Video-Filmindustrie Firma gemeint, sie müsste da einen Antrag stellen und natürlich, das sagt da gleich Amazon, ja, um Himmels Willen, ja, dann werden wir was unternehmen dagegen, die könnten ja die Verträge in Gefahr bringen, ja, die sie mit den Blutsaugern, Entschuldigung, nein, würde ich nie sagen, ja, niemals, nur so ausgerutscht, das habe ich nicht gemeint, mit den Filmfirmen, da haben diese Verträge, ne? Naja, geht nicht. Ja, was auch nicht geht, ist zum Beispiel, wenn Larry Page etwas langweilig findet und dafür ja, Millionen von US-Dollar ausgeben will oder soll, ja, das findet er gar nicht lustig. Deswegen ist der Architekt gefeuert worden, der, Achtung, in London den neuen europäischen Hauptsitz von Google bauen soll. Also ganz kurz, bevor ich hier weitermache, Google. Wirklich, in London, in Großbritannien, kommt lieber ins richtige Europa. Ne? Nur mal so. Also, auf jeden Fall wird dieser Architekt da gefeuert, weil eine Indoor-Kletterwand und wie soll man sagen, so ein Gehweg auf dem Dach. Ja, weil er die ziemlich langweilig findet. Ja. Irgendwie haben die sich dann wohl in die Wolle bekommen und jetzt darf die Firma gehen, also dieses Architektenbüro. Jetzt wird das jemand anderes machen. Ja. Und hoffentlich etwas ja, Originelleres zu bieten haben. Also, ja, es war vielleicht sehr vermessen zu glauben, dass ein Gehweg auf dem Dach irgendwie einen Larry Page beeindrucken könnte. Ja, und eine Kletterwand indoor, naja, das gibt's mittlerweile auch schon in Kaufhäusern, ja, also nee, also das kann man vergessen, ja. Das muss schon ein bisschen was utopischeres sein, ja, also. Ja, da müssen sie sich schon was einfallen lassen. Ja, hoffen wir, dass für den neuen Designer, dass es bei dem besser ist. Sonst wird das auch nichts bei dem. Ja, genau. Tja. Sowieso. Interessant, ne? Irgendwie. Naja. Ich wollte mal so eine Denkpause geben. Was das bedeutet. Google Maps, nein, halt, ich mache erstmal was anderes. Humble Bundle, ja, die waren schon längere Zeit gar nicht mehr vertreten, weil, ehrlich gesagt, die Bundles, in letzter Zeit so langweilig waren, dass ich sie noch nicht mal wert fand zu erwähnen. Ja, mittlerweile gibt's aber ein neues Mobile Bundle, mit jede Menge Bulky Pix Games, ja, Bulky Pix, ne? Und da ist unter anderem Typewriter mit drin. Das ist wirklich ein phänomenales Spiel mit einem ganz, ganz schönen, neuartigen Spielkonzept. Ja, ich glaube, Arte hat da mitgewirkt bei der Entwicklung dieses Spiels. Außerdem Meltdown, iPollute und Pretentious Game. iPollute ist auch noch sehr, sehr interessant. Dieses Spiel hat eine Knetfigurenoptik. Und das sieht richtig gut aus. Das ist dann allerdings auch zu merken bei der Größe des Spiels. 320 Megabyte. Ganz schön heftig. Ja, auch Typewriter mit 200 Megabyte. Ziemlich gut dabei. Aber, naja. Zumindest mal für das iPollute lohnt sich das noch. Typewriter, wie gesagt, natürlich auch, wenn ihr das war schon mal in einem Humble Bundle drin, wenn ihr das verpasst habt. Hier ist nochmal die Gelegenheit dazu. Übrigens, wenn ihr mehr als zurzeit 3,84 € zahlt, 3,84 $, dann kriegt ihr noch Joe Devers Lone Wolf, Corto Maltese, ein sehr, ja, ich finde es kurzweiliges Adventure Game, ja, wenn man so will. Und Twin Plates ist ebenfalls noch drin. Hier gefällt mir vor allem die Grafik recht gut. Und Darklands gibt es auch noch. Dieser Grafikstil gefällt mir nicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal was Außergewöhnliches und wird sicherlich auch seine Fans haben. Außerdem wird es noch weitere Spiele bald geben. Ja, das Ganze geht jetzt noch 7 Tage ab heute Montag. Und dann habt ihr also noch etwas Zeit für diese Games zu bekommen. Ja, so sieht's aus. Und noch was, ja, ein Humble Book Bundle gibt's, ja, neues. Das ist richtig schön, das geht noch 9 Tage. Ich hab sofort gekauft, ja, sofort gekauft. Ha! Das ist echt genial. Und zwar sind das, ja, unkonventionelle Lernbücher, wenn man so will. Zum Beispiel zur Erlernung der Programmiersprache Scratch, ja, oder The Manga Guide to Databases. Ja, es ist in Englisch gehalten, ja, als Warnung natürlich, ja, aber wie genial ist das? Datenbanken erlernen, ja, von der Pike auf übrigens, in einem Manga. Wahnsinn. Ja, da muss ich natürlich zuschlagen. Genauso wie Lego Adventures Book, ja, und The Art of Lego Design ist ebenfalls drin. Und das wundervolle Leben mit den Elementen, ja. Tja, Probleme mit den chemischen Elementen, ja. Hier könnt ihr Nachhilfe kriegen, ja. Noch mehr da drin, ja. Und wenn ihr dann auch gleich euren kreativen Geist freien Lauf lassen wollt, dann könnt ihr auch gleich noch kostenlos das Tux Paint herunterladen. Ist sowieso kostenlos, aber trotzdem. Ja. Wer übrigens mehr als $11,95 zahlt, das so ist momentan der Durchschnittspreis, der kriegt auch noch JavaScript für Kids, ja, und auch für Erwachsene, muss ich dazu sagen. The Unofficial Lego Technic Builders Guide. Dann Learn to Program with Scratch. Nochmal ein anderes Buch zur Erlernung der Programmiersprache Scratch, wobei ich das Super Scratch Programming Adventure absolut toll finde. Arduino Workshop gibt's da noch. Und The Linux Command Line, ebenfalls ganz toll und kurzweilig erklärt. Also ich muss schon sagen, das ist wirklich faszinierend, was es da gibt. Und wenn ihr ganz großzügig seid und mehr als $17 dafür zahlen wollt, ja, dann bekommt ihr zusätzlich noch so Lego Mindstorms EV3 Discovery Book und Teach Your Kids to Code und Automate and Boring Stuff with Python ist also auch mit drin. Wahnsinn, kann ich da nur sagen, ja. Irre. Jo, was haben wir denn noch? Ja, jetzt Google Maps warnt jetzt, wenn das Ziel geschlossen hat. Also, das heißt zum Beispiel, ist euch bestimmt schon mal passiert. Mir passiert es andauernd. Ich will in einen Laden fahren, ja, und sag, okay, um 9 Uhr will ich dort sein, das ist cool, dann habe ich dort noch genug Zeit und bin rechtzeitig wieder daheim, ja, für den Podcast zu machen und so weiter. Entschuldigung, ja, für den Netcast zu machen. Es gibt keine Podcasts bei mir. Und ja, dann stellt ihr vor dem Geschäft fest, ach, das macht ihr erst um 10 Uhr auf. Tja, das kann euch nun nicht mehr passieren, zumindest nicht, wenn ihr euch navigieren lässt zu dieser Firma, denn dann sagt euch Google, halt, Momentchen, dort, wo du hinfährst. Du fährst jetzt um 8:30 Uhr los. Wenn du um 9:05 Uhr dort bist, hat das Geschäft noch zu. Wenn ihr jetzt zum Beispiel um 9:30 Uhr fährt, dann seid ihr 10:05 Uhr da. Dann ist alles okay. Dann sagt Google Maps nichts. Das heißt, Google Maps erkennt, wie lang ihr fahrt. Ja, Durchschnittswert natürlich, klar, ein paar Minuten Unterschied gibt's da. Und fragt ab, wann denn das Geschäft, also das Ziel, das kann auch andere Sachen sein, wie zum Beispiel Sehenswürdigkeiten, die nur zu gewissen Zeiten besichtigt werden können. Fragt die Zeit ab und überprüft, ob ihr, wenn ihr dann tatsächlich jetzt losfahren würdet, ob ihr dort noch warten müsst oder nicht. Ob das Ziel eben geschlossen hat oder nicht. fantastisch. Google Maps wird immer besser und besser. Ich warte jetzt eigentlich nur noch drauf, weil das war bei diesem Update leider noch nicht dabei, dass es diese vollkommene Offline-Navigation gibt. Ja, zwar wird es da Einschränkungen geben, zum Beispiel sowas wird ja nicht gehen, wenn eben abgefragt werden muss, wann das Geschäft aufmacht, aber zumindest mal, dass man auch dann das Google Maps benutzen kann, wenn man irgendwo ist, wo kein Empfang ist, also neue Ziele suchen kann und so weiter. Das ist schon wichtig. Und dann wird's auch wieder mein USM End ersetzen. Ja, ich weiß, grausam. Ich bin eigentlich mit USM End schon ganz zufrieden. Ja. Nur, dass es eben solche Informationen nicht drin hat und dann eben doch ein bisschen was an Komfort fehlt. Außerdem ist die Datenbankqualität von den Strecken nicht immer optimal. Also ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, es ist schon vorgekommen, dass ich rechts abfahren solle und er zeigt es auch an, dass ich rechts abfahren soll, sagt aber links abfahren und zeigt mir einen abbiegen Pfeil nach links. Tja, das geht nicht, ja, das darf nicht sein, ganz klar. Das Razer Forge TV ist nun im Google Store erhältlich, in den USA. Ich konnte es leider nicht genau überprüfen, weil eben das nicht zu sehen ist, aber die Jungs von Talk Android haben das natürlich getan und siehe da, $149,99. Das zerschlägt natürlich die Hoffnung von denjenigen, die gedacht haben, das Forge TV sei für $99 zu bekommen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, der Nexus Player kostet ja $99 und das Forge TV von Razer ist ungleich besser, unglaubliche Leistungsdaten im Vergleich dazu, was besonders bei den vielen Spielen, die es ja gibt, die hohe Anforderungen haben, zugute kommt, aber natürlich auch bei der ganzen Bedienung, bei der Flüssigkeit der Bedienung, wo beim Nexus Player immer wieder gesagt wird, da hakelt's doch schon des Öfteren. Hier geht das alles ruckzuck, weil eben die Oberfläche nicht schon an der Grenze der Hardware kratzt, ja, sondern noch weit davon entfernt ist. Und das ist immer gut, wenn man ein bisschen Polster hat. Ja. Also das Forge TV in den USA erhältlich, ob und wann es in Europa rauskommt, das ist immer noch nicht klar. Ich weiß nicht, was da wieder das Problem ist. Aber im Moment gibt es ja noch keinen Grund, sich zu beschweren. Solange das nicht noch ein paar Monate dauert, bis das rauskommt, dann sollte das ja eigentlich auch okay sein. Naja. Google veröffentlicht die Clock-App jetzt im Play Store für die geplagten Leute, die nur so ein Third-Party-Clock-Programm haben, weil sie noch nicht mal das Stock-Android haben. Die haben die ganze Zeit auf die geniale Clock verzichten müssen, die doch recht rank und schlank ist, ja, und gleichzeitig doch alle Funktionen bietet, die man eben braucht dafür, unter anderem eben die normale Weckfunktion, da hat man nicht nur einen Alarm, den man einstellen kann, sondern man kann etliche Alarme einstellen, ja. Dann eine Stoppuhr, ein Countdown-Timer, ja, und das Ganze natürlich auch mit Snooze-Funktion und so weiter, alles schön integriert. Und diese App gibt's jetzt eben auch für alle Geräte zum Herunterladen. 6,6 Megabyte ist schon ein Wort für so eine App, ja, die optisch zumindest recht simpel gehalten ist, aber das macht auch in dem Fall wirklich Sinn, weil man hat hier ganz schnell hier einen Überblick. Übrigens ist da auch eine Weltzeituhr mit dabei für die Leute, die gerne wissen, wo wie viel Uhr immer ist, ja. Gerade im Internet unterwegs sein, das hilft da doch schon, ja, weil sich die Welt immer noch nicht geeinigt hat auf eine einheitliche Internetzeit. Ja. Naja. Deswegen, also ich ist ein ganzes Paket. Ich finde es eigentlich schade, dass es tatsächlich Hersteller gibt, die diese App nicht standardmäßig installiert haben, stattdessen irgendeinen anderen Käse drauf haben. Und der so kompliziert ist oder eben einen Haufen Funktionen weniger hat und trotzdem noch komplizierter ist. Das kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Aber jetzt ist damit Schluss. Jeder kann diese App haben. auch wenn das wieder mit 6,6 Megabyte App Store Speicher zu Buche schlägt, aber ich glaube, das ist noch zu verschmerzen. Ja. App-Daten sind jetzt durchsuchbar mit Android TV. Nein, keine Panik, das ist was Gutes, ja. Die Google hat nämlich Android TV um einiges verbessert, die Oberfläche, denn jetzt werden auch die Daten bei der Suche, zum Beispiel bei der Voice-Suche, durchsucht, die von Apps zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise also von YouTube, Sky News, Hulu Plus oder sonstiges, die, wenn die das erlauben, ja, dann kann auch per Sprachsuche zum Beispiel, die Inhalte dieser Apps durchsucht werden. Was natürlich erstmal hat's einen Momentchen gedauert, bis es Klick machte, ja, weil eigentlich dachte ich, das wäre standardmäßig schon immer drin gewesen, ist aber nicht. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Aber wenn man sich natürlich genau überlegt, klar, da muss ja auch was im Hintergrund passieren, damit das möglich ist. Klar, dass es geht mit Google Music oder Google Movies, ja, diese Suche, aber wenn das dann eine andere Firma ist, zum Beispiel eben Netflix, dann muss ja auch das erlaubt sein. Übrigens, Netflix geht, glaube ich, jetzt sogar noch nicht. Das muss also erst noch hier gemacht werden, also eingerichtet werden von Netflix, YouTube, wie gesagt, Sky News und Hulu Plus sind momentan mit dieser erweiterten Suchfunktion verfügbar. Eigentlich eine Funktion, die, wie ich finde, muss sein. Klar. Ja, Amazon bringt eine Developer Preview für Fire OS 5, ja, und für das Fire TV, ja, Tablets, Fire Tablets und Fire TV Stick. Ja. Ich finde es jetzt noch nicht mal so aufregend, dass da jetzt eine Developer Preview drin ist, sondern dass das heißt, dass es bald ein größeres OS-Update gibt, ja, ein grundsätzliches OS-Update für das Fire TV und den Fire TV Stick. Das ist sehr, sehr interessant. Natürlich auch für die Benutzer von Fire Tablets, ja. Die dürfen da gespannt sein, welche Geräte von welchem Datum, ja, dieses Update dann bekommen, ist natürlich eine gute Frage. Und man weiß auch noch nicht genau, was jetzt, drin ist. Das heißt, man weiß schon, wenn man hier diese Developer Preview installiert, ja, könnt ihr machen. Ihr könnt es auf eurem Fire TV oder eurem Fire Tablet tatsächlich jetzt installieren. Ja, Link ist hier. Da könnt ihr tatsächlich die ganzen Daten runterladen, dieses ganze Preview OS herunterladen. Nur Vorsicht, das ist eine absolute Entwicklerversion, da funktioniert noch einiges nicht so, wie es sollte. Ja, das ist rein zum Testen. Also aufpassen, ihr macht euer Gerät dann zu einer Alpha-Version sozusagen. Ja? Oder eigentlich noch vor Alpha, wenn man so will. Ha, tja. Gut, dann komme ich mal zu der Community-Meldung, genau, singular diesmal, eine Community-Meldung, ja. Eigentlich wollte ich die sogar noch in die Rios Wochensicht machen, aber ich habe gesehen, dass ich letzte Woche ja hier am Uncast so viel über Google Now on Tap gesprochen habe und dass das die Zukunft ist, genau. Und der Matt Spike hat mir in einem Kommentar geschrieben oder erzählt, dass ich gebe das mal einfach so aus dem Kopf heraus wieder. Ja, Virio, du hast ja doch vor nicht allzu langer Zeit propagiert, wie man aus den Google-Diensten aussteigen kann und dass du die ganzen Google-Apps oder fast alle Google-Apps runtergeworfen hast, ja. Und jetzt kommst du hier mit diesem Google Now on Tap, ja, wie jetzt? Ja, ganz genau. Also, ich habe ja tatsächlich eine ganze Zeit lang, ja, fast alles, was von Google an Apps war, herunter geworfen, ja, disabled, deinstalliert und alles auf Alternativen umgestellt, ja, Jabber, K9 Mail, und, ja. Einiges habe ich noch drauf, ja. Jabber läuft noch, K9 Mail läuft noch, bei Jabber, da kommt eigentlich nichts mehr drüber, ja. Ganz klar, ich habe da meine Bekannten dazu gezwungen, ja, mir über Jabber zu schreiben, bis eben es nicht mehr ging, weil die Zuverlässigkeit bei Jabber katastrophal ist. Das hat aber nichts mit dem Programm Xabber zu tun, sondern das hat was mit der Übertragungsart zu tun, weil eben da die, ich sag's mal knallhart, die Open Source Programmierer keine Relevanz sehen. Ja, hier was zu machen, kann ich teilweise auch verstehen, weil eigentlich sollte es so funktionieren, wie es programmiert ist. Das ist auch so eine typische Antwort. Ja, wir halten uns an die Programmierkonventionen, die anderen haben Schuld. Ja, dann haben die anderen halt Schuld, aber funktionieren muss es trotzdem, ganz einfach. Und funktionieren tut Hangouts. Ja, unverschlüsselt, unglaublich. Ja, also ich meine, unverschlüsselt, ist natürlich verschlüsselt die Übertragung, aber unverschlüsselt sind die Daten dann auf einem Server. Ja, also keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und bei K9-Mail ist es ja so, da habe ich auch einen sicheren E-Mail-Account dafür. Ja, so einen wirklich sicheren E-Mail-Account. Nur diese Verschlüsselung, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die könnte man auch mit Gmail machen. Ja, da gibt es sogar sehr gute Tools dafür. Nur das Problem ist, dass es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht gibt, weder bei dem sicheren Account, ja, noch bei anderen Accounts, weil die Leute das nicht nutzen. Ich habe ja selbst hier sehr lange immer wieder den GBG-Key hier propagiert bei mir in den Netcasts, aber die Sache ist halt die, dass es einfach nicht genutzt wurde. Und ich kann es auch verstehen, weil die meisten Leute sehen eben jetzt zum Beispiel die Zuschriften oder Ähnliches nicht als besonders schützenswert an. Und viele Leute, das muss man auch ganz klar sagen, haben keine große schützenswerte Sachen. Zusätzlich ist noch das Problem, ich kann einen super guten E-Mail-Account haben, jetzt mal von dem GBG wieder weg, ja. Ich kann einen super guten, super sicheren E-Mail-Account haben, das auch die Daten verschlüsselt ablegt auf dem Server. Das macht also mein E-Mail-Anbieter da, mein Alternativer macht es, ja. Die verschlüsseln so, dass sie selbst nicht mehr entschlüsseln können, ja, weil es mit meinem Passwort verschlüsselt ist. Aber das Problem ist eben, das nützt nichts, gar nichts nützt, wenn ich jetzt mit meinem super sicheren E-Mail-Account, bei dem ich dann auch entsprechend nicht so komfortable Programme nutzen muss, ja, dann jemand schreibt und der hat einen Gmail-Account. Ja, dann ist alles für die Katz gewesen. Ja, dann ist meine Antwort bei dem gespeichert und seine Antwort ist auch gespeichert. Und die Metadaten sind sowieso einsehbar. Momentan ist es eben so, dass die Metadaten frei sind sozusagen. Und damit ist es nicht mehr möglich, wenn jemand einen nicht sicheren Account hat. Ja? Und ich kenne nur noch eine Person, die einen wirklich sicheren Account hat. Ja? dass dann eben es nicht möglich ist, eine sichere Kommunikation zu machen. Ja? Weil bei dem die Daten liegen und dann hat von den Metadaten kann leicht herausgefunden werden, wann wer wo geschrieben hat und damit eben auf die Daten von der anderen Person zugegriffen wird und damit war's das. Ja, damit ist der Schutz weg. Einfach so weg. Und das steht eben in keiner Relation mehr zu dem Aufwand, was ich betrieben habe. Ja, mit dem Kalenderprogramm war das ähnlich. Ich habe zum Beispiel das Jorte benutzt. Das finde ich auch sehr gut eigentlich. Ja, nur es hat ein paar Fehler, die halt auf Dauer nerven. Und mit dem Export von Daten hatte ich auch ein paar größere Sachen. Da ist zum Beispiel nur ein CSV-Export möglich, was wiederum nicht so richtig klappt mit dem Import dann bei meinem Desktop. Programm und ich wollte eigentlich schon wieder mit Desktop meine Termine bearbeiten, ja, weil ja, geht schneller. In der Zeit, wo ich das im Desktop innerhalb von einer Minute machen brauche, brauche ich 10 Minuten auf dem Tablet dafür. Ja. Und ja, auch das ist wieder so eine Sache. Ja. Wie gesagt, ich habe immer noch etliche Alternativen drauf. Zum Beispiel das USMNT Maps Navigation nutze ich immer noch statt Google Maps im Moment. Aber ich muss sagen, ich bin ganz ehrlich, wenn die Offline-Funktion bei Google Maps kommt, werde ich auch wieder Maps nutzen, ja, weil es einfach so viele Verbesserungen bringt. Und dieses Google Now on Tap, das ist sozusagen das Tüpfelchen auf dem i. Schon alleine aus diesem Grund, ich meine, ich habe kein Android M, ja, und es wird auch noch eine ganze Zeit lang dauern, bis ich Android M habe, aber auch das normale Google Now, das bietet schon sehr viele ja, Vorteile, sagen wir mal, ja. Und das Google Now on Tap, das ist so gut, ja, dass man sich das dann wirklich nochmal überlegen kann, ja. Trotzdem propagiere ich auch weiterhin gerne, dass es auf Android eben Alternativ-Apps gibt. Und zwar für alles gibt es eine Alternative. Und das ist ja gerade das Schöne daran an Android, dass man eben nicht gezwungen wird, diese Google-Dienste, diese Google-Sachen zu benutzen, ja, sondern man kann auch andere Dienste nutzen. Man muss noch nicht mal den Account eingeben. Ja, man kann sich über die Webseite von f-droid.org auch einen alternativen App Store installieren und damit dann ausschließlich freie, offene Programme installieren, Apps installieren, ohne auch nur ein einziges Mal die E-Mail-Adresse oder einen Google-Account angelegt zu haben. Und das ist doch schon eine schöne Sache. Ja. Wohlgemerkt, es zählt jetzt für Stock Android. Ich kann nicht ausschließen, dass irgendein anderer Anbieter, Handyhersteller meint, man muss mindestens einen Facebook-Account oder einen Google-Account oder einen Twitter-Account haben, um das Telefon in Betrieb zu nehmen. Ja, weiß ich es nicht. Kann ich mir aber vorstellen, dass es durchaus so Spezialisten gibt. Aber wie gesagt, es gibt gute Sachen. K9-Mail ist beispielsweise auch sehr, sehr gut. Der Grund, warum ich immer wieder Richtung Inbox tendiere, ist halt, weil Inbox etwas phänomenal Neues ist, was mir so viel Arbeit ersparen würde, wenn ich es nutzen würde. Konsequent für alles, ja. Das ist einfach, also da könnte ich jedes Mal heulen, ja, wenn ich das sehe, was ich machen könnte, wenn ich einfach sagen würde, ach, pfeif auf alles, nimmt alles von mir, alle meine Daten, ja, ich gebe euch sogar noch meine Penislänge, wenn es sein muss, ja. Aber dann kriege ich diese optimalen Informationen, Vorschläge oder sonst irgendwas, ja. Ich meine, klar, wenn einem sowas wie Inbox nicht liegt, das scheiden sich die Geister. Inbox hasst man oder liebt man. Aber wenn man es liebt, dann ist der Mehrwert, den man bekommen kann, unfassbar, sage ich euch. Unfassbar. Ja, so sieht es aus. Und deswegen ist es bei mir auch immer ein Auf und Ab. Übrigens auch ein Grund, warum ich das, ja, ich muss ganz klar sagen, auch ein bisschen mit reumütig sagen, dass ich das nicht mehr so ernst nehme mit dem Datenschutz, mit der Privatsphäre, weil in Deutschland es keinen Schutz mehr gibt gegen die Übergriffe der USA und damit ist der ganze Sinn von ja aufpassen, dass die Daten nicht auf ausländische Server gespeichert werden, nicht in den USA abgelegt werden, sondern nach deutscher Jurisdiktion, ja, vollkommen sinnlos. Die deutsche Jurisdiktion ist keinen Pfifferling mehr wert, weil unsere Regierung hier stillschweigend im Hintergrund Sachen macht und wenn es rauskommt, noch nicht einmal offenlegen will, ich sag nur Stichwort Selektorenliste, offenlegen will, was denn hier passiert ist, das ist ganz, ganz schäbig und man hat überhaupt keinen Schutz mehr in Europa, speziell in Deutschland, vor dem Zugriff der NSA oder GCAQ und deswegen bringt es auch überhaupt nichts, wenn die Daten auf deutschen Servern abgelegt werden. Diese Server sind unterwandert mit Duldung der Politik offenbar, ja. Und das ist so nicht akzeptabel, aber zeigt auch, dass es sinnlos ist, ja, zumindest wenn man Richtung NSA, Privatsphäre geht, dann muss man sagen, ist Deutschland kein sicherer Ort mehr und deswegen braucht man sich auch keine Gedanken zu machen, ob das Server jetzt in Deutschland ist oder in den USA. Es zählt das Recht der USA und zwar fast überall auf der Welt. Entschuldigung. Wenn wir was dagegen unternehmen wollen, wenn wir damit einverstanden sind, dann muss man was dagegen unternehmen. Ja, aber mit der Regierung wird es schwierig. So. Ha! Politik im Uncast. Das gehört normalerweise in die Regios Wochensicht, aber nein, das muss man auch mal an der Stelle, glaube ich, mal sagen, denn so schlimm ist es. Ich empfinde es noch schlimmer, aber das wäre dann unangebracht. Ja, das dann sozusagen. Gut. Die App der Woche. Ha! Revolution ist Kodi. Genau, das, was ich vorhin gesprochen habe. Die App, die bei Amazon als Piraten-App gelöscht wurde, verbannt wurde, ja. Sie ist keine Piraten-App, ganz klar. Und deswegen ist sie auch bei mir App der Woche geworden. Ja, nicht, weil sie keine Piraten-App ist, dann wären ja alle Apps App der Woche fast, ja. Aber weil sie nämlich von, naja, von dem Bereich, was sie machen soll, eigentlich alles macht, was man sich nur vorstellen kann. Ja. Deswegen bin ich auch aufmerksam geworden dadurch. Vielleicht sollte die Firma Amazon sogar danken. Ich hätte Kodi, glaube ich, komplett übersehen, wenn ich jetzt nicht diesen Bericht gelesen hätte. Ja, vielleicht, also Amazon, danke. Ja. Ist offiziell legal im Play Store vorhanden. Ist übrigens auch ein Open Source Produkt. Unter einer GPL-License ist die veröffentlicht worden. Und damit eben frei und offen. Das ist auch sehr, sehr sympathisch. Entsprechend auch hoch die Wertungen. 4,8 im App Store. Viele Apps haben das nicht. Ja. Und ja, was kann man denn damit jetzt machen? Also im Prinzip ist das eine Art Streaming-App. Die arbeitet auch mit Plugins. Ja. Man kann damit wunderbar von oder zu seinem Android-Gerät Sachen, zum Beispiel Videos, Musik etc. streamen. Ja. Das geht über verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auch über SMB, also Samba-File-Server, ja, wo man dann eben da zugreifen kann über diese App. Da bleiben sehr, sehr viele Möglichkeiten dann, wie man seine Sachen angucken kann, ja, aber es ist trotzdem nicht übermäßig kompliziert. Klar, durch die vielen Funktionen natürlich ist dieses ehemals XBMC, ja, auch etwas komplizierter, ja, aber nachdem die Umbenennung und die komplette Überarbeitung, ja, von XBMC auf Kodi durchgeführt wurde, ist es doch sehr, sehr schön und auch optisch ansprechend zu bedienen, meiner Meinung nach. Ist natürlich Geschmackssache, klar. Aber dennoch, ich finde es fantastisch. Wie gesagt, kann mit vielen Plugins auch erweitert werden. Man sollte ein Telefon haben, also ein Smartphone oder ein Tablet, also nicht unbedingt mit einem sehr kleinen Display. Es wird empfohlen, dass nur Geräte benutzt werden mit einem etwas größeren Display. Ich würde mal sagen, ab 5 Zoll aufwärts macht es wohl Sinn. Ja. Das hat die Oberfläche, bringt es mit sich, ja, von der Bedienung halt. Ja, deswegen. Ja, es gibt übrigens hier auch die Streaming-Möglichkeit sogar von Live-TV, ja, Bildern, auch Wetter, Apps können gestreamt werden sozusagen. Ja, das ist faszinierend eigentlich, war eigentlich unbrauchbar. Also ich meine, unsinnig, ja, unbrauchbar nicht, aber unsinnig. Naja, egal. Und ich finde das wirklich ein ganz faszinierendes Teil da. Und das gab's auch für das Fire TV jetzt nicht mehr, nachdem es Amazon runtergeschmissen hat. Es könnte aber per Sideload wohl noch installiert werden. Aber wie gesagt, im Play Store gibt's das offiziell und absolut zu empfehlen. Wenn ihr Multimedia Streaming daheim machen wollt, dann ist das absolut hier die Lösung dafür. Cool. Kodi im KODI im Play Store. Link ist natürlich wieder hier in den Shownotes. Tja, dann sind wir am Ende für diese Woche von vom Uncast, ja. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, nur her damit. Google Plus Uncast oben in die Suche eingeben und dann Uncast Community auswählen. Dort könnt ihr alles loswerden. Oder ihr schreibt mir eine Mail, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen findet ihr auch unter uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja? Thenetcasts.com, sonst landet ihr irgendwo anders da und das wollt ihr nicht. Ja? Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.